herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 27, 2014. Extrem heißt der Titel, ja, genau, und es ist auch tatsächlich von den Themen her extrem. Jedenfalls, wenn man der NSA folgt mit ihrer Doktrin, dann sind nämlich die Deutschen Extremisten, jawohl, genau, denn sie kümmern sich um ihren Datenschutz. Naja, zumindest denken das die Leute im Ausland. Hier im Inland, denke ich mal, ist es noch eher, zu wenig wie lasch oder sind zu lasch, gehen wir da mit den Sachen um, ja, viel zu lasch. Zum Beispiel muss endlich mal verschlüsselt werden, und zwar generell, ja, Verschlüsselung muss Standard werden. Wer aber hier sich für anonyme Dienste und Verschlüsselung etc. einsetzt, der kann ganz schnell in das Fadenkreuz der NSA geraten. So zum Beispiel jetzt passiert, vom NDR und WDR eindrucksvoll belegt durch Auszüge des Quellcodes der Spy-Software X-Keyscore, bei dem wo haben wir es denn den? Einem Betreiber eines Tor-Servers, ja, ich suche hier krampfhaft seinen Namen, ein Student aus Erlangen macht das, ja. Und der betreibt also, wie gesagt, einen Tor-Server, um eben anonymen Zugang zum Internet zu bereitzustellen sozusagen, und der ist mit der IP des Servers und also praktisch direkt, Sebastian Hanna heißt er, direkt in dieser Software gefunden worden, ja, als Extremist gebrandmarkt. Im Source Code steht das so drin, ja, genauso übrigens wie alle Leute, die nach der sicheren Linux Distribution Tails beispielsweise bei Google gesucht haben. Auch die sind als Extremisten eingeordnet, weil man eben mit Tails auch eben, sagen wir mal, alle Tools hat, um eben zu verschlüsseln und eben auch um Tor-Netzwerke zu benutzen. Ja, was soll man jetzt machen? Am besten das nicht benutzen? Nein, liebe Leute, holt euch die Tails USB-Stick-Distribution, also die passt auf einen kleinen USB-Stick drauf, ja. Und da ist alles drauf, damit ihr anonym und sicher im Internet surfen könnt. Das ist zwar so, dass die NSA mit großer, mit großem Aufwand probiert, das Tor-Netzwerk, die Leute, die dort anonym surfen, aufzudecken. Das ist aber eben nicht ganz einfach. Ist im Gegenteil, man ist sicherer, als wenn man ohne Tor surft momentan. Ich sag einfach, man sollte das mal probieren. Wenn man Sachen macht, die eben die Daten, wo Datenschutz sehr, sehr stark erforderlich ist, oder vielleicht auch nicht, vielleicht auch Übertragung von Katzenbildern, ist auch cool, ja. Dann hat die NSA ein bisschen was zu tun. Einfach USB-Stick mit Tails-Distribution booten und schon habt ihr ein sicheres System. Ihr braucht nichts Großes, groß einzurichten, nichts zu machen, läuft alles wunderbar, gleich abgesichert, gleich über Tor, und somit habt ihr dann gleich eure Distri dabei, um auch zum Beispiel von einem Computer sich irgendwo einzuloggen, der jetzt nicht euer eigener ist. Ja? Auch das kann man hier gut machen mit dieser Tails-Distribution, weil man dann eben auf dem Computer keine Spuren mehr hinterlässt, auf dem man das genutzt hat. Sehr gut. Also, und diese Leute, die das in Google schon mal gesucht haben, ja, sagen wir einfach mal Tails USB Tails Linux USB eingeben und schon seid ihr auf der Liste. Ja, das ist wie in einem schlechten Agentenfilm, wie sag ich mal, die schlimmsten Paranoia-Träume von einigen werden sich da wohl bewahrheitet haben. Ne? Ich meine, es war irgendwo schon im Vorfeld klar, ja. Nur dass die NSA sich tatsächlich, also dass es möglich ist, nur dass die NSA sich tatsächlich drum kümmert, ist unglaublich. Tja, der eigentliche Skandal der Woche ist dann aber zwar auch, die hat auch was mit der NSA zu tun, aber eigentlich nicht hier das mit diesem Student, der da als Extremist jetzt quasi gebrandmarkt ist, und wahrscheinlich auch viele, viele hunderttausend Deutsche, die eben schon als Extremisten gebrandmarkt sind, weil sie sich eben für Datenschutz und so weiter interessieren, engagieren und das vielleicht sogar praktizieren, ja. sondern der mutmaßliche Doppelagent, der beim BND jetzt enttarnt wurde, aber nicht vom BND. Tja, da sollten sich die Jungs mal Gedanken drüber machen, ja, und vielleicht weniger Phantome im Internet jagen, stattdessen mal gucken, ob denn die Bundesrepublik Deutschland überhaupt noch geschützt ist und ob nicht Angriffe von anderen Nationen permanent stattfinden und die der BND das überhaupt nicht mitbekommt. Stattdessen lieber im Internet nach nicht vorhandenen Terroristen sucht. Ja. Nun ja, auf jeden Fall hat der gute Mann nämlich, der gute Mann, sage ich, ja, ihr könnt die Ironie meiner Stimme hören, ja. Der hat Daten an die USA verkauft, offenbar im Auftrag von der NSA. Also die NSA hat diese Daten abgegriffen wohl, und der hat sogar den NSA-Untersuchungsausschuss ausgespäht und die Daten an die USA verkauft. Ich muss ganz ehrlich sagen, das erschüttert mich nicht so wie die generelle Überwachung von der Bevölkerung. Das sollte man eher vielleicht mal hier ein bisschen Entrüstung zeigen. Ja, aber immerhin scheint sich was zu tun jetzt, denn offenbar ist jetzt auch mal Schluss mit lustig. Die meisten Politiker, von denen man das vielleicht gar nicht vermutet hätte, ja, die haben nämlich jetzt auch die Schnauze gestrichen voll von der NSA und der Spionage gegen die eigenen Politiker bei uns, gegen die einigen Leute. Und deswegen wird jetzt hier ganz klar auch gedroht, sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, hat zum Beispiel der Bundespräsident Gauck gesagt, so steht das für mich in einem klaren Widerspruch zu dem, was wir in einer vertrauensvollen Zusammenarbeit von Diensten und von Partnern verstehen. Also auch das ist eine Aussage. Auch dann kam von Walter Steinmeier, sollten sich die Verdachtsmomente bestätigen, ist das auch politisch ein Vorgang, bei dem man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen kann. Ja. Es gab noch eine etwas schlimmere Aussage, also die ja, was Frau Merkel sagt, ist fast uninteressant, aber sie hat gesagt, es handelt sich, wenn das so ist, um einen sehr ernsten Vorgang, oder zumindest mal ein Sprecher von ihr. Da gab's noch was, wo auch Konsequenzen gleich angedroht wurde. Genau hier, der Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hatte schon eben eine Neujustierung der Spionageabwehr quasi angekündigt, eine Art 360-Grad-Blick. Ja. Und jetzt gibt's eben ein Zitat aus einem Geheimpapier des Ministeriums, in dem eben von einem von einer Planung von Gegenmaßnahmen die Rede ist. Ja. Und das finde ich eigentlich richtig viel zu spät, meiner Meinung nach. Man muss jetzt massive Gegenmaßnahmen gegen die Spionage der NSA auf staatlicher Ebene machen, koste es, was es wolle. Ich habe schon mal gesagt, ja, das ist unglaublich, was hier los ist. Aber auch gleichzeitig wieder den Aufruf an alle normalen Benutzer, ihr müsst selbst aktiv werden. Ihr könnt nicht erwarten, dass euch der Staat komplett schützt oder sogar schützen kann. Ja, ihr könnt nur dann komplett gegen eine US-Spionage schützen, wenn man alle US-Stellen inklusive die Botschaft schließen würde und alle US-Mitarbeiter, Regierungsmitarbeiter ausweisen würde. Ja, und selbst dann wäre ja immer noch die illegale Spionage dann durchaus möglich. So was eben so eben Spione tun. Ja? Ja? Die haben keinen Schild um den Hals, ich spioniere dich aus, ja, sondern die ja, haben da eben andere Methoden. Und gleichzeitig auch geht's natürlich nicht, dass wir unsere persönlichen, privaten Daten, die wir für schützenswert halten, auf US-Server, auf US-Dienste oder mit US-Diensten verarbeiten. Denn die sind ja, ich habe es schon tausendmal gesagt, per Gesetz dazu gezwungen, die Daten herauszugeben und gezwungen, mit der NSA zusammenzuarbeiten und gezwungen, dies zu bestreiten und zu lügen. Wer das nicht tut, wer da nicht lügt, der wird sehr stark verfolgt werden in den USA, bestraft werden, auch von Gesetzes wegen her. Das ist also durchaus gesetzlich dort abgesichert. Ja, diese Gag Order ist gesetzlich abgesichert. Und deswegen muss auch jeder eben selbst was tun, indem er eben amerikanische Dienste, Internetdienste meidet, wo es geht, ja, wenn es sinnvoll ist. Und wenn es nicht geht, die Daten verschlüsselt. Ja, und zwar stark verschlüsselt. Generell auch bei unseren Diensten. Ja, nicht, man darf nicht jetzt denken, dass, okay, man benutzt keine US-Dienste mehr, jetzt ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, man ist absolut 100% sicher. Ja, Leute, erst einmal 100% sicher gibt es nicht. Ja, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Aber auch in Deutschland werden ja Daten von den entsprechenden Knotenpunkten abgezogen. Deswegen gibt es eine, sagen wir mal, größtmögliche Sicherheit nur mit starker Verschlüsselung, zum Beispiel GBG Keys mit 4096 Kilobit, 4096 Bit Verschlüsselung, ja, so muss man das tun. Oder eben was Chat betrifft, XMPP mit OTR Verschlüsselung, ja, das sind ausgeklügelte Konzepte, die als sicher gelten, weil sie eben beispielsweise auch dafür sorgen, dass selbst wenn ein Schlüssel mal bekannt wird, geknackt wird oder wenn wenn irgendjemand in der Kette, wobei es da nicht viel gibt in der Kette bei XMPP-Servern, also bei Jabber-Servern, selbst wenn da einer gezwungen wird, einen Key herauszuholen, dann bekommt derjenige nur eine winzig kleine Portion von den Chats zu sehen, weil eben der Schlüssel permanent gewechselt wird. Ja, immer das Bedenken. Ja. Nicht vertrauen irgendwelchen Versprechungen, E-Mail made in Germany, da kann ich nur ein paar Mal lachen. Ja. Das sind noch nicht mal ansatzweise die Sicherheitsvorkehrungen, die selbst Google gibt, ja, an sicherer Mailübertragung. Und selbst das ist ja, das ist ja das, was wir gerade diskutieren, selbst das ist unsicher, ja. Unity Media, brauche ich nicht zu erwähnen, wer da dahinter steht, natürlich wieder ein amerikanischer Investor, ganz klar. Also da brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen, so einfach ist es nicht. Deswegen hängt es auch an jedem Einzelnen. Wir können auch nicht einfach sagen, ja, das machen wir so. Ja, alle amerikanischen Dienste verbieten, alle amerikanische Mitarbeiter, Regierungsmitarbeiter raus, das geht ja gar nicht, das wäre ja sinnlos. Und das wollte man, das will ja auch keiner. Ja. Aber man will den Respekt, ja, und wenn es den nicht gibt, und den wird es nicht geben, das sage ich auch ganz klar, muss man eben selbst Hand anlegen an die Sicherheitsstrukturen und sich selbst auch schützen. Das geht, ja, nur der Wille fehlt. Genau anscheinend so, genau derselbe Wille manchmal wie bei den Politikern auch, denn tatsächlich hier mal Tacheles zu sprechen und den Worten auch Taten folgen zu lassen. Es wäre möglich, dass zum Beispiel die geheimdienstliche Tätigkeit in den USA massiv geschädigt wird in Europa, massiv. Das wäre durchaus möglich. Die Politiker müssen nur Mut haben, das anzuordnen. Ja, das hoffe ich, dass es passiert. Ja, weil das ist unmoralisch, das ist menschenverachtend meiner Meinung nach. Aber trotzdem müssen wir eben selbst da unseren Hintern hochkriegen und was machen. Ja. Verschlüsseln alles, kann man alles kostenlos machen, ist kein großer Aufwand. Ja. Mittlerweile ist es auch alles so einfach geworden, dass es für viele Menschen ja, auch möglich ist. Und es reicht auch, wenn ihr jetzt Angst habt, dass ihr ins Fadenkreuz kommt, nur weil ihr verschlüsselt, dann kann ich euch sagen, dass es so einfach nicht mehr zu machen ist, da trotzdem, dass es noch lange nicht genug Leute tun mit dem das Verschlüsseln, sind die Zahlen schon so hoch, dass es da also keine gezielte Ausfilterung mehr geben kann. Zudem ist eben ein Fakt, dass eben die 4096-Bit-Schlüssel eben noch nicht geknackt sind. Das haben auch die Aussagen von Snowden bestätigt. Ja, das konnte man immer wieder sehen. Das sieht man auch jetzt mit den Bestrebungen, ja, die eben von der US-Regierung gemacht wird, damit eben nicht verschlüsselt wird, weil man eben die Verschlüsselung nicht knacken kann. Ganz einfach. Ja. Noch geht es nicht. Was die USA machen, die heben die Daten auf. Ja. Und wenn es irgendwann mal möglich ist, ja, das zu entschlüsseln, dann werden sie es entschlüsseln und dann nachgucken. Ja. Kleinere, weniger sichere Verschlüsselungsmethoden, die werden die sicherlich auch entschlüsseln können. Ja, vielleicht sollte man da auch hin und wieder mal etwas tun, ja, etwas mit weniger starken Verschlüsselungen machen, zum Beispiel 64-Bit AES-Verschlüsselung oder sowas, ja, nur um eben der USA hier Rechenzeit abzuziehen, ja, die NSA muss dann eben mit ihren Großrechnern vielleicht Katzenbilder entschlüsseln, das ist doch mal was, ja, also Leute, verschlüsselt eure Katzenbilder, ja. Und vielleicht noch sowas wegen wichtiges Dokument, ja, oder important document, or for you notice, or vielleicht sowas wie Plan X, so, ja, abspeichern, planx.jpg, und dann könnt ihr da vielleicht ein paar Katzenbilder, ja, drunter mal verbergen. Oder ein ZIP-File, ja. Mit schönsten Katzenmomenten überhaupt. Ein paar Megabyte verschlüsseln, hochladen in die Cloud und schwach verschlüsseln, hochladen in die Cloud und dann lasst mal die NSA das entschlüsseln. Sehr gut. Alles, was da schadet und Geld kostet, ist doch super, oder? Genau. Übrigens, das war lustig, ich hab's eben auch gesehen, alles was Schaden und Geld kostet. Ich habe so gelacht, als ich den Artikel gelesen habe, wo was, ich glaube bei Heise, Moment, ich muss da gerade mal schauen, da hat doch tatsächlich ein Forscher jetzt herausgefunden, dass und wie einfach man übrigens die NSA beziehungsweise diese X-Keyscore Software nutzen kann, um eben genau das zu tun, der NSA hier, die NSA zu überfluten quasi mit diesen Trigger-Meldungen sozusagen. Ja. Und so wie es früher mal propagiert wurde mit den Abhörgeschichten, mit der E-Mail, ja, wird hier vorgeschlagen, dann eben gezielt bestimmte Buzzwords, also so Trigger, in die Mails einzubauen. Ja. Und es sind noch mehrere Sachen beschrieben worden. Ich habe einfach mal den Link, findet ihr auf meinem Google Plus Profil, ja. Habe ich veröffentlicht. X-Keyscore analysiert und sabotiert, nennt sich der Artikel bei Heise Online. Ist nicht von mir. Hilfe, ja, ist nicht von mir. Habe auch schon Angst, ne? Habe auch schon Angst. Egal, bekämpft eure Angst, ja. X-Keyscore analysiert und sabotiert. Dort wird's genau aufgezeigt, wie das geht. Und am Schluss war eben noch ein kleiner Abschnitt, ja, nach nimm das X-Keyscore, ja, ganz ernst gemeint übrigens. In diesem Sinne Tails, Linux, USB, CD, Secure Desktop, IRC, TrueCrypt, Tor. Ah. So, jetzt hat die NSA mal wieder was zu gucken. Ja, noch ein bisschen verbessert wäre tails-usb-tor.zip, dort Katzenbilder rein, schwach verschlüsseln und überall hin verbreiten. Ja. Cool. So, gut, also nachdem ich jetzt so richtig in Stimmung bin, ja, hier wegen der NSA lasse ich es dann noch sein, ja, ich soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Was Interessantes wurde die Woche noch oder diskutiert, und zwar das Berliner Parlament fordert jetzt, dass öffentlich-rechtliche Inhalte wieder dauerhaft ins Netz kommen. Finde ich super. Hier habe ich jetzt auch gerade zum Beispiel hier in den Shownotes auf wochensicht.netcast.com habe ich auch diesen Link gesetzt auf den Artikel, wo das beschrieben ist mit der NSA, dass die Deutschen eben da Extremisten sind, ja. Da kann man das auch nochmal nachlesen, könnt ihr, ich würde so nicht glauben, wenn es nicht auf der Tagesschau stehen würde, ja, auf tagesschau.de. Also, das ist wieder sowas, wo man sich dann doch beeinflussen lässt, wenn das irgendwo anders stehen würde, ja, zum Beispiel auf RT News, wobei ich eben, hier eine andere Einstellung habe, ja, zu dem Ganzen, aber trotzdem würde ich das, ist es so extrem, so schlimm, ja, was da rauskommt, dass ich das noch immer glauben würde, wenn es auf RT News ist. Obwohl ich RT eigentlich mehr vertraue als den deutschen Medien. Ja. Nur das hier, das ist einfach so arg. Ja, das ist einfach so arg. Auf jeden Fall, das ist auch nur ein zeitlich begrenzter Link. Denn nach 7 Tagen muss der Link wieder gelöscht werden, sofern nicht irgendwie massive Interessen bestehen, dass der Artikel längere Zeit online bleibt. Möglicherweise passiert es auch bei diesem Artikel, weil das ist schon vor massivem öffentlichen Interesse. Ansonsten ist aber der öffentliche Rundfunk dazu verpflichtet, nach 7 Tagen die Artikel aus dem Internet, die sie selbst geschrieben haben, zu löschen. Das wurde ja mal eingeführt, weil die Privaten Angst hatten, dass eben die öffentlich-rechtlichen zu starke Konkurrenz, zum Beispiel für Nachrichtenarchive, zu starke Konkurrenz wären für die Paid-Angebote der anderen Anbieter. Und das soll jetzt wieder abgeschafft werden. Zumindest wird darüber mal diskutiert. Ich hoffe auch, dass es kommt, weil ich für mich finde, gibt es keine plausible Erklärung, außer vielleicht dem Sucht nach mehr Geld. Ja, was hier rechtfertigt, dass wichtige Nachrichtenmeldungen von einem öffentlich-rechtlichen Sender, dass die wieder gelöscht werden, ja, da das hat so einen Zensurnachgeschmack. Ja. Auch wenn das hier offenbar eben nicht aus zensorischen Gründen irgendwie gemacht wird, sondern nur, weil die Privaten eben mehr Geld scheffeln wollen, ja. Wenn die Privaten kein Geld verdienen können, sollen sie sich einen anderen Job suchen. Ja, sorry, ganz einfach. Hier denke ich, wiegt das Recht auf Information im Meer und da brauchen die eben meiner Meinung nach das nicht mehr zu löschen. Ja, 7 Tage Frist. Ich hoffe eben, dass das durchkommt. Die Depublikationspflicht, eigentlich unglaublich. War das nicht mal Unwort des Jahres? Depublikation, ja? Weiß gar nicht genau. Verdient hättest du das Wort auf jeden Fall, Depublikation. Das ist, also das hätte im Orwell-Roman nicht besser genannt werden können. Depublikation, ja. Etwas nicht mehr. Ja, etwas zurückpublizieren. Ja. Ja. Bei Google versucht man es ja auch. Ne? Ja. Gut. Aber was anderes, das ist wirklich, ja, das ist jetzt kein Witz, und das ist nicht ironisch gemeint. Ja. Für mich viel wichtiger als alles andere hier. Ja. Sailor Moon Crystal ist jetzt auch in Deutsch verfügbar, offiziell kostenlos zum Ansehen. 2 Wochen nach Veröffentlichung steht bei nicovideo.jp, ja, das Ganze zur Verfügung. Die deutsche Videoversion oder die deutsche untertitelte Fassung, ja, von Sailor Moon Crystal, erste Folge. Dort wird man immer die neuesten Folgen 2 Wochen lang kostenlos sehen können, ja, und dann verschwindet die und die nächste Folge kommt. Das freut mich schon ungemein. Bin ja großer Sailor Moon Fan, ja, schon immer gewesen, ja, unglaublich. Und da gibt's jetzt, wer das noch nicht weiß, ein klasse Remake, neu gezeichnet, richtig schön. Ich glaube, das ist ein bisschen mitgewachsen. Ja, es ist ein typisch japanisches Anime, ja, zum Glück, so wie Sailor Moon schon immer war. Orientiert sich jetzt ein bisschen mehr an die Manga-Version von Sailor Moon. Und was das für einen Hype ausgelöst hat, auch in Japan, das kann man sich kaum vorstellen, wenn man das nicht mitbekommen hat. Ja. 20 Jahre alt ist jetzt Sailor Moon, also die Serie. Ja. Damit wäre Sailor Moon jetzt, glaube ich, am Anfang der Serie, glaube 34 oder 35. Ja. Und vielleicht haben auch deswegen jetzt die Macher da ein bisschen dem geschuldet, denn insgesamt wirken die Charakteren lange nicht mehr so kindlich wie früher. Ja, sie spielen ja immer noch die Schulmädchen, ja, weil es ist ja ein Remake. Teilweise muss ich auch sagen, leider ein Remake. Ja, ich hätte viel lieber eine Fortsetzung gehabt, aber okay. Geschenkten Gaul schaut man ins Maul. Und sie wirken aber jetzt wesentlich erwachsener und man könnte es fast schon als Studenten einordnen. Ja. Und das ist eigentlich schon ein bisschen positiver zu sehen. Ich habe die Folge noch nicht ganz geguckt. Das muss ich auch sagen, ich habe nur den Trailer gesehen. Ich werde mir die Folge erst noch angucken. Von daher weiß ich jetzt nicht genau, wie die tatsächlich altersmäßig eingeordnet sind, ob das immer noch die Schule ist, ganz normal, ob das tatsächlich jetzt, ob die tatsächlich studieren. Also vom Charakterdesign her wirken die wesentlich älter. Und das finde ich auch schlüssig, denn auch die Zielgruppe wurde natürlich älter mit der Zeit, ja. Die Sailor Moon Fans sind halt eben auch gerade mal eben 20 Jahre älter geworden, ne? Und das ist dem schon geschuldet, ja. In 40 Ländern wurde das Ganze übertragen damals, ausgestrahlt. In 17 Sprachen gab es das Original Sailor Moon, Pretty Guardian Sailor Moon hieß es ja im offiziellen japanischen Titel. Bei uns heißt es einfach, hieß es, oh, Moment, irgendwas mit zauberhaft, bla bla bla und so, ist egal. Es gab sehr viele verschiedene Titelmelodien. Auch hier hatte in verschiedenen Ländern die Fernsehsender eigene Titelmelodien. Bei uns haben auch die, wer das sich noch erinnern kann, die Super Moonies danach oder während der Serie, wo die sehr bekannt wurde in Deutschland und alle Staffeln gezeigt wurde, über zwei, also 200 Folgen waren es, glaube ich, genau. Da haben die Super Moonies CDs ohne Ende rausgebracht und auch teilweise für das Sailor Moon Universum dann eben Lieder auch speziell geschrieben und so. Fand ich sehr, sehr gut. Ich habe alle Super Moonies CD hier auch, ja. War aber typischer, sag ich mal, Trash damals, wenn man so will. Ja. Aber das hat man sich halt damals auch angehört. Und jetzt hat es eben so einen Sammlerwert, ja, ist klar. Ja. Und jetzt eben genau 20 Jahre danach geht eben die Usagi zu Kino, bei uns auch Bunny zu Kino genannt, weil Usagi heißt nämlich Häschen auf Japanisch und das da übersetzt eben Bunny, ja. Und Tsuki ist übrigens Mond, ja. Tsukino Usagi im Japanischen, also das Mondhäschen, wenn man so will, ja. Und so führen sich, so sind auch die ganzen anderen Charaktere benannt. Übrigens damals ein Riesen-Fauxpas in den USA wurden die ganzen Charaktere anders benannt. Teilweise haarsträubende Namen. Bunny heißt Serena und zum Beispiel Chipusa heißt, was ja Chip User, ja, also Chibi Usagi, ja, kleine Usagi, kleines Häschen, ne, wurde dann übersetzt mit Rin, also wurde dann zu Rina. Das hört sich eher an, naja, okay, zum Charakter passt, ne, so Name von einer Rotzgöre oder so, ja. Ich meine, wie gesagt, passt gut zum Charakter, aber trotzdem, ja, der Name war unmöglich. Die Fans waren erschüttert. Und deswegen auch sehr großer Anklang diese Verfilmung oder das Remake eben von dieser Anime-Serie Sailor Moon Crystal, nein, nennt sich das, ja. Ganz toll und bin mal gespannt. Ich werde natürlich noch vieles hier darüber sagen, ja. Stundenlang werde ich euch voll quatschen damit. Sailor Moon! Genau. Ja, wie ging der deutsche Spruch früher nochmal, ja? Macht der Mondnebel, macht auf. Wie damals wurde das Moon Prism Power Make-up, wurde es auch in Japan, war der Verwandlungsspruch und dann setzte eine fantastische Verwandlungssequenz ein. Ja? Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das bei der neuen auch so ist. Bestimmt, ja. Zumindest ein Spruch, das sieht man schon am Trailer. Und im Namen des Mondes werde ich euch bestrafen. Ja, das bleibt weiterhin. Yay. Hörbücher, ja, die Steuern und die Ungerechtigkeit. Ihr könnt es vielleicht schon erahnen, ja. Hörbücher. Die ganze Zeit kosten die 19% Mehrwertsteuer. Ja, super. Warum? Weil es natürlich keine richtigen Bücher sind. Es sind ja Hörbücher. So, jetzt hat man sich dazu durchgerungen, zu sagen, okay, auch wenn das Hörbücher sind, sind es Bücher, also müssen es 7% sein. Ja? Gut, soweit, so gut. Perfekt, richtig, finde ich gut so. Aber warum dann E-Books und Downloads und Hörspiele nach wie vor 19% Steuern, Mehrwertsteuer haben, das ist mir ein Rätsel. Also es heißt, ein Hörbuch, das man auf CD kauft, ist 7%. Ein Hörbuch, das man downloadet, ist 19% Mehrwertsteuer. Was geht in diesen Leuten ihren Köpfen vor? Verabstimmt mit den Stimmen von CDU, CSU, SPD wurde das beschlossen. Ja? Aber wieso? Ich kann das nicht verstehen. Das ist eine Diskriminierung für die neue Generation. Eine Diskriminierung für die Leute, die Hörbücher downloaden und mir auch nicht nachzuvollziehen. Im Gegenteil, da bei den Hörbüchern, die auf CD ausgeliefert werden, auch ein physisches Medium existiert, ja, was normalerweise mit 19% Mehrwertsteuer besteuert wird, nämlich eine CD, Rohlinge beispielsweise, kann man kaufen, kostet 19% Mehrwertsteuer, keine 7%. Und da wird dann 7% fällig und die, die kein physisches Medium mehr haben, die 19%. Das wird dazu führen, dass es wieder, sagen wir mal, angenähert wird. Bisher war es ja so, der Trend nach langem Ach und Krach war dann so, dass dann tatsächlich auch die Downloads etwas günstiger sind als die Sachen auf CD. Was ja logisch ist, die Firmen haben weniger Stress und so weiter und so weiter. Das könnte jetzt wieder gestoppt werden durch die höhere Mehrwertsteuer, die da anfällt. Und am Schluss, ja, also wenn so ein Verlag sagt, okay, das Buch ist mir als E-Book genauso viel wert wie als gedruckte Version, was ich nicht richtig finde, ja, weil eben da einiges nicht gemacht werden muss von der Firma. Also das wäre habe ich, glaube ich, schon mal gehabt in der Sendung, ja, was ich davon halte. Aber dann würde das ja noch teurer angeboten werden, weil er jetzt eben dann unterschiedlich zahlen muss. Unfassbar für die Hörbücher. Ja, unfassbar. Das ist unfassbar. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ja. Das Ganze eben, wie gesagt, auch für die Hörspiele, ja, weil das ist ja auch kein Hörbuch, ja, also 3 Fragezeichen, bitte, ja, 19%, ne? Das ist Schwachsinn. Aber das 3-Fragezeichen-Buch, das man bekommen kann in der Buchhandlung, ja, das ist natürlich 7%, ja, ist ja klar, oder? Ist doch logisch. Also die Logik, die muss ich mir wirklich nochmal genau überlegen, vielleicht kann ich das auch zu meinem Vorteil ausnutzen, ja. Wenn ich also, naja, egal, lassen wir das. Auf jeden Fall auch für E-Books dann eben 19% und 7% für die gedruckte Version. Tja, so sieht's aus. Ich bin sprachlos. Gut, auf jeden Fall, weiter geht's im Kontext. Ich wollte das jetzt nochmal setzen lassen, ja, der Blödsinn, den muss man schon erstmal verkraften. Ne? Auch Blödsinn, Adblock Plus bekommt Probleme. Ja, also, hoppla, falscher Link. Ja, deswegen bekommen die Probleme. Ja. Nein, und zwar war das Folgendes passiert, Adblock Plus bekommt jetzt Probleme mit Werbetreibenden, denn es gibt, klar, ist es denen ein Dorn im Auge, weil ja Adblock Plus Werbung herausfiltert aus Webseiten beispielsweise und somit nicht angezeigt wird. Dass es der Werbeindustrie da natürlich ein Dorn im Auge ist, ist klar. Und es ist auch wirklich so, dass natürlich viele Seiten auch von der Werbung her leben. Ja. Dennoch, ich sehe moralisch da nichts Schlimmes, einen Adblocker zu benutzen. Ja. Ich empfehle es sogar, ja, ganz klar, aus anderen Gründen, aus datenschutzrechtlichen Gründen wieder. Aber Adblock Plus bekommt die Probleme jetzt wegen, sagen wir mal, durch die Hintertür. Ja. Warum, was die wahren Intention ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall geht es darum, weil Adblock Plus ja eine Funktion hat, bei der man nicht invasive Werbung freigeben kann. Das heißt zum Beispiel die Google Text Anzeigen, ja, die kommen rein, Anzeigen, die eben keine große Animation haben und so weiter. Und es wurde ja auch schon bekannt, dass Adblock Plus sich das auch bezahlen lässt von bestimmten Firmen, ja, dass eben ihre Werbung nicht geblockt wird. Und da fühlt sich natürlich ein Mitbewerber oder mehrere Mitbewerber, glaube ich, sind es, hier da benachteiligt. Ja? Und das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich finde, AdBlock Plus müsste alle Werbung sperren oder keine Werbung sperren. Hier nur Werbung freizugeben für die Firmen zahlen, das ist ja auch gegenüber den Verbrauchern dann alles andere als gerechtfertigt. Das Acceptable Ads, wie es so schön heißt, ja, das geht natürlich nicht. Es gibt übrigens auch viele Alternativen, wie zum Beispiel AdBlock Enhanced, ja. Die haben sowas nicht drin und funktionieren genauso gut mit den gleichen Filterlisten wie AdBlock Plus. Ich kann nur empfehlen, diese zu benutzen, denn natürlich ist es sehr fraglich, wenn hier bestimmte Werbung freigegeben wird, ob da auch nicht bestimmte Cookie-Tracking-Geschichten freigegeben werden, die eben bei den normalen oder bei anderen, die eben nicht zahlen, geblockt werden. So geht es nicht. Natürlich gehört aber, und da deswegen darf man das Ganze auch als große Fragezeichen sehen, ja, die Axel Springer AG mit der Computerbilder, wer hätte das gedacht, ne? Der Hauptfeind von Google jetzt auch noch gegen AdBlock Plus. Aber da gibt's eine ganz einfache Sache, wie man denn die Werbung von der Werbung verschont bleibt von der Axel Springer AG, keine Seiten der Axel Springer AG mehr aufrufen. Ja, dafür bin ich, nee, das ist mir meine Bits nicht wert. Ja, sowas lese ich nicht. Gut, dann weiter geht's. Also wie das Gerichtsverhandlung ausgeht, klar, das weiß natürlich niemand. Die Chancen, würde ich sagen, stehen 50-50. Ich denke schon, dass da AdBlock Plus etwas macht, was Mitbewerber diskriminiert. Vielleicht sollte AdBlock Plus einfach wieder von diesem Modell abkommen, ja, und alle sperren, und dann hätte nämlich meiner Meinung nach die Klage keinen Bestand mehr. So, Lindsay Lohan, die kleine nimmersatte, wie soll man das sagen, ja, also was hat sie denn gemacht? Sie ist klassifiziert als US-Schauspielerin. Ja, Schauspielerin. Ich weiß nicht genau, ob sie Schauspielerin ist. Schauspielerin mittlerweile. Es gab so einen anderen Ausdruck dafür, für die Stars, die einfach Stars werden und man weiß gar nicht, warum sie Stars sind. Egal, auf jeden Fall, spielt ja keine Rolle. Die hat jedenfalls jetzt GTA verklagt, beziehungsweise Rockstar verklagt, wegen Grand Theft Auto 5. Gibt's da, sie sagt, ihr Charakter, ihr Image wurde genutzt, um die fiktive Figur Lazy Jonas darzustellen in GTA, und dafür verlangt sie jetzt Geld, und zwar nicht so wenig. Schadensersatz, na, ganz klar, vom Entwicklerstudio. Ich hoffe mal, das macht keine Schule, weil dann hat nämlich GTA ein großes Problem. Klar ist, dass eben vieles in GTA vom normalen, realen Leben inspiriert ist, aber ich würde das sagen, das ist eine Art Satire. Also vieles in GTA ist definitiv Satire, und ich hoffe, dass dann auch so entschieden wird, dass das okay ist. Ja. Dieser Screenshot, wo hier bei dem Artikel, den ich verlinkt habe, dabei ist, wo angeblich den Charakter von Lindsay Lohan zeigen sollte, das finde ich überhaupt gar nicht, dass das Lindsay Lohan sein soll. Sondern ich habe immer gedacht, das wäre aufgemünzt auf die iJustine, die ja öfter solche Selfies schon am Anfang gemacht hat, wo Selfies noch gar nicht so verbreitet waren, ja, und immer so ein Fruchtphone in die Kamera gehalten hat, und genau so ist es nämlich auch dargestellt, und ich glaube hier, dass sie hier die iJustine Azariak eher hier als Vorbild genommen wurde, die auch sehr große Berühmtheit erlangt hat innerhalb kurzer Zeit in dieser Hipster-Szene, ja, sag ich mal. Und jetzt aber auch tatsächlich in verschiedenen Filmen schon mitgewirkt hat als Schauspielerin. Ja. Und deswegen denke ich mal, sind die Chancen da, gut für Rockstar die Klage zu gewinnen. Auf der anderen Seite wissen wir, dass gerade so großen Firmen, die bereits nach 3 Verkaufstagen über 1 Milliarde Dollar mit dem Spiel eingebracht haben, ja, dass die oftmals schon vorverurteilt sind. Ja. Ja, weil es dann heißt, so große Firmen, die dürfen da eben kein Geld machen mit dem Image von anderen. Ja. Aber wie gesagt, ich würde hier als Rockstar auf jeden Fall hingehen und sagen, das ist iJustine. Ja, und mich vielleicht danach nur mit iJustine einigen, der vielleicht ein paar hunderttausend Dollar oder Millionchen zahlen, ja. Portokasse für Rockstar, aber der Lindsay Lohan würde ich dann auswischen, ja. Das Original, ja. Pff, naja. So. Das Original ist immer auch Paris Hilton. Ha, nimm das, Lindsay. Tja, also, das Ganze hin und her, ja, Lindsay Lohan und Paris Hilton sind ja auch Spinnefeind, ne? Und bei dem Ganzen muss ich mich ja schon fragen, muss South Park eigentlich auch für seine Satire zahlen, dann wie Rockstar? Weil die haben so meistens schon viele durch den Kakao gezogen, gerade solche Leute wie Paris Hilton und Lindsay Lohan, ja, die werden dort bei South Park auch gerne mal als Schlampe bezeichnet, ja. Und da müssten die eigentlich auch zahlen dafür. Video habe ich natürlich wieder verlinkt, den Clip von South Park, ja. Also ich habe gebrüllt vor Lachen. Schon böser Humor von South Park, aber tja, das ist nun mal halt Satire, ne? Ja. Und Satire ist manchmal tiefschwarz. Gut, Leute, das war's wieder für heute von der Rios Wochensicht. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt oder einfach nur Kritik loswerden wollt, nur her damit. Google Plus, ja, Rios Wochensicht, einfach oben das Suche eingeben, schon findet ihr die Seite. Dann Twitter @Rio findet ihr mich auch oder ihr schreibt mir eine Mail rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. GBG-Key und alle Links und weitere Informationen zu den behandelten Themen findet ihr auf wochensicht.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcasts.com. Ja. GBG-Key, wie gesagt, zum Download bereit. Immer wieder gerne. Und tja, damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und bis nächste Woche. Tschüss!